Klangfassade. Es ist Zeit für die zweite Sommerpause dieser Produktion. Bis jetzt sind dieses Jahr 11 Folgen erschienen. Eine ganz anständige Zahl, wie ich finde. Insgesamt liegen jetzt 601 MB Podcast auf diesem Webspace und 9 GB Rohmaterial auf meinem Rechner. Bedanken möchte ich mich bei Paul von AudioGuideMe, da er mir die Möglichkeit gegeben hat, mich in einem Interview vorzustellen und mir andere Field Recorder vorgestellt hat. Wer das Gefühl hat, über den Sommer nicht genügend Geräusche auf die Ohren zu bekommen, kann sich den wöchentlichen Jüst Insel Podcast von Klaus Sörensen anhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald.